Telekom-Fernsprecher, Sanderstraße 23 an Radio Aporé. Zu meiner derzeitigen Ausrüstung gehört ein Hund, der aus einer Parterre-Wohnung aus dem Fenster hinausschaut. Das Fenster ist geöffnet, jedoch sind die Rollläden so weit runtergelassen, dass der Hund nur durch einen schmalen Schlitz herauslugen kann. Ansonsten ist diese Wohnung auch noch ausgestattet mit Vermietungsschildern. Das ganze Fensterfront ist voll damit zu vermieten. Sanderstraße 23a, U-Bahn, Schönleinstraße, 2,5 Zimmerwohnung und so weiter. Das Ganze für etwa 360 netto kalt plus 60 Euro Betriebskosten. Also wer noch eine 2,5 Zimmerwohnung in einem attraktiven Neubau Hobrechtstraße, Ecke Sanderstraße sucht, dem sei dieses Etablissement empfohlen. Ansonsten hier in der Sanderstraße keine weiteren Vorkommnisse. Ahoi.